Die zwei Gefangenen. Einmal saßen einige Freunde von Herrn Balaban beisammen, da sagte einer: »Wir sind doch alle arme Hunde. Wir sollten einen Verein gründen, um uns gegenseitig zu helfen.« »Lasst mich in Ruhe mit Vereinen«, sagt ein anderer. »Wenn jeder sich selbst hilft, dann ist allen geholfen.« Eine Weile stritten die Freunde, ob das wahr sei, was der Letzte gesagt hatte. Dann fragten sie Herrn Balaban nach seiner Meinung. »Manchmal stimmt es, denke ich, und manchmal stimmt es nicht. Es kommt immer darauf an, wie die Handlungen der Menschen miteinander verknüpft sind. Ich werde euch zwei Geschichten erzählen. Die erste Geschichte ist eigentlich nicht besonders interessant. Ein Mann lebte mit seinen vier Söhnen in der Mitte eines großen Nusswalds. Eines Tages gab er jedem seiner Söhne einen Sack und sagte: »Geht in den Wald und sammelt Nüsse. Du gehst nach Norden, du nach Süden, du nach Osten und du nach Westen. Wenn ihr eure Säcke gefüllt habt, bringt sie in die Vorratskammer und leert sie in den großen Korb, der dort steht. Dann, wenn alle zurück sind, werde ich die Nüsse auf euch aufteilen.« Die vier Burschen, alle schon groß und kräftig, gingen also jeder für sich in den Wald. Jeder sammelte ein paar Nüsse und legte sich dann auf eine Wiese und dachte sich: »Ach, was soll ich mich anstrengen, ich bekomme ja doch den Anteil von dem, was meine Brüder sammeln.« Als alle am Abend heimgekommen waren und der Vater die Nüsse aufteilen wollte, waren da gerade vier Handvoll im Korb, für jeden Bruder eine Handvoll. In diesem Fall wäre es wohl besser gewesen, wenn jeder der vier für sich selbst gesammelt hätte. Dann hätte jeder Bruder sicher einen ganzen Sack voll Nüsse bekommen, und es hätte gestimmt, dass allen geholfen ist, wenn jeder sich selbst hilft. Aber oft sind die Schicksale der Menschen so miteinander verknüpft, dass jeder seinen eigenen Vorteil sucht und dabei den Schaden für sich und die anderen vergrößert. »Wie kann denn das sein?«, fragten die Freunde. Da gab ihnen Herr Balaban das folgende Rätsel auf. In Samarkand wurden einmal zwei Diebe gefangen, die eine Gans gestohlen hatten. Timur Lenk ließ sie in zwei verschiedene Zellen sperren, so dass sie sich nicht miteinander verständigen konnten. Dann ging er zum Ersten und sagte: »Höre, ihr zwei habt eine Gans gestohlen, dafür gebühren euch 20 Stockhiebe. Es ist nicht angenehm, aber man überlebt es. Nun weiß ich aber sicher, ihr habt nicht nur diese Gans gestohlen, sondern auch zwei goldene Becher aus meinem Palast. Dafür könnt ihr euch hinrichten lassen. Das hätte für mich nur einen Nachteil, ich würde so meine goldenen Becher nicht wiederbekommen. Ich könnte das Geständnis aus euch herausfoltern. Aber ich habe mir etwas anderes ausgedacht. Pass genau auf. Wenn du den Diebstahl der Becher gestehst und verrätst, wo ihr sie versteckt habt, dann lasse ich nur deinen Komplizen hinrichten, dich aber lasse ich laufen. Ihm werde ich freilich dieselbe Möglichkeit bieten. Wenn er gesteht und du nicht, dann lasse ich ihn laufen und du wirst hingerichtet. Es könnte natürlich sein, dass ihr beide gesteht. In diesem Fall könnte ich natürlich keinen von euch laufen lassen, aber ich würde gnädig sein und jeden von euch nur die rechte Hand abhacken lassen. Und wenn keiner von uns gesteht?« fragte der Gefangene, der übrigens wirklich mit seinem Komplizen gemeinsam auch die Becher gestohlen hatte. »Nun«, sagte Timur, »dann würde es bei den 20 Stockschlägen für die gestohlene Gans bleiben.« »Was?« fragte Herr Balaban seine Freunde. »Was sollte der Gefangene eurer Meinung nach tun?« »Und sie können sich nicht miteinander verständigen?« »Nein«, sagte Herr Balaban. »Timur hat darauf geachtet, dass sie sich auf keine Weise verständigen können.« »Er sollte den Mund halten und darauf vertrauen, dass sein Kumpel auch nichts sagt«, sagte einer. »Wie kann er darauf vertrauen?« sagte ein anderer. »Es ist ganz sicher, dass sein Kumpel gestehen wird.« »Warum denn das?« »Ja, weil es für den Kumpel auf jeden Fall besser ist zu gestehen. Pass auf, nennen wir die zwei Ahmed und Bülent. Also, Wenn Ahmed gesteht, ist es für Bülent besser auch zu gestehen, sonst wird er hingerichtet. Nur wenn Ahmed nicht gesteht, ist es für Bülent auch besser zu gestehen, denn dann wird er freigelassen. Also weiß Ahmed, dass Bülent auf jeden Fall gestehen wird. Also wird auch Ahmed gestehen, denn sonst wird er hingerichtet. Sollte es aber sein, dass Bülent nicht gesteht, umso besser für Ahmed, dann wird er freigelassen. Ja, aber das Ergebnis ist doch, dass beiden die Hand abgehackt wird, wo sie doch beide mit 20 Stockschlägen hätten davonkommen können. So debattierten sie noch stundenlang, aber sie konnten zu keinem anderen Ergebnis kommen. Und das habe ich eben gemeint, sagte Herr Balaban. Indem sie ihren eigenen Vorteil suchen, vergrößern sie den Schaden für beide. Ja, aber was hätten sie denn tun sollen, deiner Meinung nach? Sie hätten miteinander reden sollen und sich gegenseitig versprechen zu schweigen, sagte Herr Balaban. Ja, aber du hast doch gesagt, sie können nicht miteinander reden. Sie hätten eben einen Wärter bestechen sollen, damit er Briefe oder Botschaften hin und her trägt. Sie hätten meinetwegen einer Maus einen Zettel an den Schwanz binden sollen oder einen dressierten Papagei von Zelle zu Zelle fliegen lassen. Sie hätten alles versuchen sollen, um sich miteinander zu verständigen. Denn wenn die Menschen es nicht schaffen, sich zu verständigen, dann wird es immer so bleiben, dass sie den Vorteil für sich suchen und dabei den Schaden für sich und die anderen vergrößern.